Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich weiß nicht, können Sie mich verstehen? Bin ich ja auch hinten gut verständlich? Prima. Zunächst einmal für die Einladung zu diesem Vortrag, was ja leider ein sehr trauriges und für uns Deutsche keineswegs erfreuliches Thema ist, danke ich sehr. Bei der Vorbereitung zum heutigen Abend wurde mir freilich klar, dass ich die Aktivitäten der deutschen Luftwaffe während des Zweiten Weltkriegs nicht behandeln dürfte, aus Zeitgründen, und mir stattdessen auf grundsätzliche Fragen sowie auf Fallbeispiele beschränken müsste, wenn sich ein Abendvortrag nicht zu einem Tagesseminar ausufern sollte. Gehen wir ins Thema. Am 1. April 1918 wurden die britischen Luftstreitkräfte unter der Bezeichnung Royal Air Force selbstständig. Bis dahin hatten sich zwei Gruppen gegliedert, die The Royal Flying Corps und die Royal Navy Air Service. Als erster Stabschef übernahm ein General Trenchard, dessen selbstständigen britischen Wehrmacht, diesen selbstständigen britischen Wehrmachtsteil. Seine Meinung über den Luftkrieg und dessen Hauptziele hatte er in einer Denkschrift niedergelegt, darin kann man nachlesen. Hauptbestandteil einer jeden Luftstrategie ist der unabhängige strategische Einsatz von Kampfflugzeugen. Operationen zur Unterstützung der Armee und der Marine sind von zweitrangiger Bedeutung. Falls sie einmal notwendig werden sollten, so lenken sie nur von unserer Hauptaufgabe ab. Die Theorie Trenchards lehnte sich eng an jene des italienischen Fliegergenerals Giulio Doré, der bereits einige Jahre früher eine umwälzende Theorie über den Luftkrieg vertrat. Mit den 100 Kampfflugzeugen der autonomen britischen Bomberflotte trug Trenchard ab Mitte Mai 1918 des letzten Kriegsjahres den Krieg nach Deutschland hinein. Als dann der Erste Weltkrieg zu Ende war, hatten die beiden kriegführenden Parteien Luftangriffe nur auf militärische Ziele anerkannt und auch nur dann, wenn diese militärischen Ziele im Kriegsgebiet lagen. Nunmehr trat wieder General Douet auf den Plan. 1920 erschien sein erstes Werk unter dem Titel Luftherrschaft, das 1935 auch in deutscher Sprache erschien. Kernsätze dieses Werkes waren, ich zitiere, der Krieg ist nunmehr unterschiedslos gegen das gesamte Feindgebiet zu führen. Ohne Beschränkung der erlaubten Ziele und Mittel, also auch mit Flächengas, Großangriffen, Luftherrschaft und so weiter. Das war das Zitat aus dem Buch. Douet führt in diesem Werk weiter aus, wie eine Luftwaffe einzusetzen sei, wenn sie einen schlachtentscheidenden, ja kriegsentscheidenden Effekt erzielen sollte. Als entscheidender Wehrmachtsteil ist die Luftwaffe einzusetzen, so fährt er fort, die in selbstständigen, zusammengefassten und rollendem Einsatz das Kriegspotenzial des Gegners und den Kampfwillen seiner Gegner zerschmettert. Der Raumkrieg war ein totaler Krieg gegen den gesamten Lebensraum des Feindes, ohne natürliche Unterscheidung von Front und Heimat oder Streitkräfte und Zivilbevölkerung. Zitat Ende. Es war ein Krieg der Luftwaffe, bei dem Heer und Marine lediglich Verteidigungsaufgaben übernehmen sollten. Um den totalen Raumkrieg durchführen zu können, musste zuerst die Luftherrschaft erzwungen werden, denn es gab nur einen wirksamen Schutz gegen feindliche Angriffe aus der Luft, nämlich man musste die Luftstreitkräfte des Gegners schlagartig vernichten. Das hat sich bis heute nicht geändert. Dies bedeutete, dass man einen Präventivschlag gegen feindliche Flugbasen und gegen die Flugzeuge des Gegners zu führen hatte. Man musste also die Luftwaffe des Gegners noch am Boden vernichten. Damit hatte Louis mit ausdrücklicher Genehmigung der obersten italienischen Führung als erster die kriegsentscheidende Rolle einer selbstständig eigenoperierenden Luftwaffe vorausgesehen. Allerdings bedurfte es nicht auch noch der Vernichtung der Zivilbevölkerung. die er ausdrücklich zulässt. Zu seiner Verteidigung führt er im Hinblick darauf aus, Zitat, der Krieg ist stets unmenschlich. Die Mittel, die in ihm Verwendung finden, werden ausschließlich nach ihren Wirkungen entschieden. Wer auf Tod und Leben kämpft, und anders kann man heutzutage nicht mehr kämpfen, der hat das heilige Recht, alle vorhandenen Mittel einzusetzen, um nicht selbst zugrunde zu gehen, sich in den Untergang des eigenen Volkes zu schicken, um nicht gegen irgendwelche papierene Konventionen zu verstoßen, wäre Wahnsinn. Zitat Ende. Der gleiche Tenor ist auch bei dem britischen Luftfahrtstrategen zu finden, der die unterschiedslose Bombardierung der Zivilbevölkerung im Zweiten Weltkrieg folgendermaßen verteidigt. Es war General Spade. Die Zivilpersonen schmieden die Waffen zum Hinschlachten unserer Freunde und Verwandten. Sie haben kein Recht auf Unverletzlichkeit und verdienen keine Tränen des Mitleids. Zitat Ende. Dies ist eine ebenso barbarische Formel wie die des Generals Douay, wie aber sah es auf dem Gebiet des Kriegsrechts mit der Führung des Luftkriegs aus. Gab es denn kein Kriegsrecht, in dem völkerrechtsgültige Normen für den Luftkrieg aufgestellt waren? Hatte man nicht am Ende des Ersten Weltkrieges erkannt, dass man mit Luftwaffen ganze Länder und Völker ausradieren konnte? Im Jahre 1918 wurde von beiden kriegführenden Seiten der Luftangriff auf militärische Ziele überall im Kriegsgebiet als erlaubt anerkannt. Es war inzwischen Gewohnheitsrecht geworden. Einzig die Frage, was militärische Ziele seien, das war umstritten. Dies allein war das Kriterium dafür, ob ein Bombenkrieg erlaubt war oder nicht. Nach den Befehlen der obersten Heeresleitung waren militärische Ziele Lager der Feindstreitkräfte, Munitions- und Waffenlager, Kriegswerkstätten, wichtige Bahnlinien, Ein- und Ausschiffungshäfen von Truppen und Werften. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz der Schonung nicht militärischer Anlagen bildeten bereits im Ersten Weltkrieg Luftangriffe, die zum Zwecke der Repressalie geflogen wurden. Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges wurde auf Initiative des US-Präsidenten Woodrow Wilson bekanntlich der Völkerbund geschaffen, dem die USA ja nie beigetreten sind, und der Krieg wurde geächtet. Allein die Beschäftigung mit Kriegsrecht war doch angesichts dieser Tatsachen etwas ganz und gar Unmoralisches. Auf der Luftfahrtkonferenz vom Oktober 1919 wurde dann auch nur ein ziviles Luftrecht verabschiedet. Die Frage des Luftkriegsrechts wurde an den Völkerbund verwiesen. Unter Leitung des amerikanischen Juristen T.B. Moore tagte seit dem 11. Dezember 1922 die große Juristenkommission des Völkerbundes. Der Rechtsgelehrte aus England, Frankreich, Holland, Italien, Japan und den USA angehörten. Bis zum 6. Februar 1923 dauerte diese Tagung, in deren Verlauf der Entwurf der Haager Landkriegsregeln ausgearbeitet wurde. Entschuldigung, nicht der Landkriegsregeln, sondern natürlich der Luftkriegsregeln ausgearbeitet wurde. Bei der Haager, Ding ist mir immer beim Landkrieg. Keine der beteiligten Staaten nahm diesen Entwurf an, der damit nicht geltendes Völkerrecht wurde. In einem anderen Dokument waren allerdings vorsätzliche Bombardierung unverteidigter Städte, sinnlose Verwüstung und Zerstörung systematischer Terror und Quälerei der Zivilbevölkerung als Kriegsverbrechen gebrandmarkt worden. Und zwar in der Liste der Kriegsverbrechen, die von der Kommission des Deresponsabilitäts am 29. März 1919 dem Obersten Rat vorgelegt wurde. Die vorbereitende Abrüstungskonferenz des Völkerbundes lehnte im April 1929 den deutschen Antrag, den Kampfmittelabwurf aus Flugzeugen zu verbieten und die Vorbereitung zum Luftkrieg zu verbieten, eindeutig und schroff ab. Die Abrüstungskommission selbst, die von 1932 bis 1934 in Genf tagte, forderte ein absolutes Verbot jeden Luftangriffes auf die Zivilbevölkerung und eine Verpflichtung aller Staaten zur völligen Abschaffung des Brandmitteleinsatzes. Zu einer rechtsgültigen und rechtsverbindlichen Entscheidung kam es jedoch auch diesmal nicht, denn in einigen Hauptteilnehmerstaaten war die Frage der Bombenangriffe in der Praxis eher umgekehrt entschieden worden. Die in den Kolonien angewandte Praxis zeigte deutlich auf, welchen Weg diese unter Umständen gehen würden. Italien, Frankreich, England lassen grüßen. Das Internationale Rote Kreuz nahm das dringende Problem auf. Nach verschiedenen Vorstößen beauftragte es im Jahr 1929 acht Gelehrte aus der ganzen Welt mit der Erstellung eines Gutachtens über den Luftkrieg. Dies geschah binnen eines Jahres und wurde 1930 unter dem Titel La Protection des Populations Civiles contre les Bombardements veröffentlicht. Dieses Werk setzte eine einzigartige Schranke gegen die Entfesselung von Ausrottungskriegen. In ihm kam zum Ausdruck, dass Luftangriffe nur und ausschließlich auf militärische Ziele erlaubt seien. Außerhalb der Kampfzonen dürften keinerlei Luftangriffe geflogen werden. Die Lehre vom totalen Krieg, die der britische Jurist Weil als groß angelegte Angriffe auf Leben und Besitz der Zivilbevölkerung in seinem Buch Der Barbarei entgegen 1954 veröffentlichte, konnte aus der Phase der Beratungen in die Phase der ersten Verwirklichung übergehen. Nicht einmal das Rote Kreuz konnte diese Pläne verhindern, die lange vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges begannen. Über diese Einsätze möchte ich an dieser Stelle nicht ausführlich berichten, aber vor allem Frankreich und Italien sowie Großbritannien nutzten den Krieg aus der Luft, um gegen die Zivilbevölkerung vorzugehen. Im Spanischen Bürgerkrieg wurde zwischen 1936 und 1939 sowohl von den Rotspaniern als auch von den nationalen Streitkräften unter Franco die Zivilbevölkerung bombardiert. Erwähnenswert in diesem Zeitpunkt ist eine amerikanische Note vom 4. Juni 1938, die wir uns im wahrsten Sinne des Wortes auf der Zunge zergehen lassen sollten, denn dort wird festgestellt, ich darf wieder zitieren, die Bombardierung irgendeines wichtigen, aber von zahlreicher Zivilbevölkerung bewohnten Ortes verstößt gegen die Regeln des Rechtes und der Menschlichkeit. Wenden wir uns kurz einer Debatte im britischen Unterhaus zu, in der es einmal um die britische Luftrüstung ging und in der zum anderen Winston Churchill eine wichtige Rolle spielte. Der damalige Führer der Konservativen und mehrmalige Ministerpräsident Stanley Baldwin äußerte sich in der Frage der Luftkrieg am 22. Juni 1932 wie folgt. Bomberflotten sollten erlaubt sein, aber Bombenangriffe auf die Zivilbevölkerung müssen verboten werden. Winston Churchill schlug seiner Regierung vor, auf der Abrüstungskonferenz in Genf einen formellen Kodex zum Schutz der Zivilbevölkerung und zur Begrenzung der Bombenangriffe auf das Kampfgebiet zu erwirken. Nur 8 Jahre später erinnerte er sich nicht mehr dran. Im Februar 1934 erklärte er vor dem Unterhaus, Deutschland wird aufrüsten. Es ist schon im Begriff, es zu tun. Und es hat es schon getan. Einzelheiten sind mir nicht bekannt. Aber man weiß, dass dieses hochbegabte Volk mit seiner Wissenschaft und seiner Industrie und mit dem, was man Luftsport nennt, imstande ist, in kurzer Zeit die mächtigste Luftwaffe für alle Zwecke, Offensive und Defensive, aufzubauen. Ich denke mit Entsetzen an den Tag, in dem die gegenwärtigen Herrscher in Deutschland die Mittel in der Hand haben werden, mit denen sie das Herz des britischen Weltreiches bedrohen könnten. Zitat Ende. 5 Monate später, am 20. Juli 1934, beschloss das Unterhaus der Royal Air Force innerhalb von 5 Jahren, um 820 Maschinen aufzustocken. In der Unterhausdebatte meldete sich wieder Winston Churchill zu Wort. Und ich darf wieder zitieren. Deutschland hat entgegen dem Versailler Friedensvertrag von Versailles eine militärische Luftwaffe geschaffen, deren Stärke jetzt nahezu 2/3 unserer gegenwärtigen Luftstreitkräfte beträgt. Das ist eine Feststellung, die ich der Regierung heute unterbreite. Die zweite Feststellung ist, dass ich der Regierung, dass Deutschland seine Luftwaffe rasch aufbaut. Bis Ende 35 wird die deutsche Luftwaffe zahlenmäßig und an Kampfkraft gleichwertig sein, selbst wenn die jetzigen Anträge der Regierung durchgeführt werden, also die gewaltige Aufstockung der britischen Luftkriegsflotte. Drittens stelle ich fest, wenn Deutschland die gegenwärtige Expansion fortsetzt und wenn wir unseren Plan beibehalten, wird Deutschland im Laufe des Jahres 36 unverkennbar und wesentlich stärker in der Luft sein als Großbritannien. Wenn es aber einmal diesen Vorsprung hat und werden wir vielleicht nie mehr imstande sein, diesen wieder einzuholen. Sollte sich die Regierung in den nächsten Jahren jemals damit befassen müssen und abfinden müssen, dass die deutschen Luftstreitkräfte stärker sind als unsere eigenen, dann wird man ihr, und das wohl mit Recht, den Vorwurf machen, dass sie ihre allerersten Pflichten gegen das Land vernachlässigt hat. Man hatte im Parlament zwar keinerlei Ahnung, wie es um die deutsche Luftwaffe und ihren Aufbau wirklich stand, aber Churchill mit der ihm eigenen Emphase und seinem gewaltigen Rednertalent, was er zweifellos hatte, er konnte toll reden, aber er nahm es mit der Wahrheit nicht immer genau, er rüttelte damit alle Parlamentarier auf. Am Vorabend des Zweiten Weltkrieges erklärte der Führer und Reichskanzler, dass die deutsche Luftwaffe dazu da sei, die britische und französische Luftwaffe daran zu hindern, die deutschen Truppen und das Reichsgebiet anzugreifen. Der Einsatz der Luftwaffe gegen England sei darauf begrenzt, die britischen Nachschublinien über See zu unterbinden, Angriffe auf Rüstungsbetriebe zu fliegen und Truppentransporte nach Frankreich zu verhindern. Unmittelbar vor Beginn des Krieges wurden die fliegenden Besatzungen der Luftwaffe, selbst die Aufklärungsstaffel durch Befehle der höheren Kommandostellen darauf hingewiesen, dass sie keinerlei Waffenwirkung auf Zivilwohnsiedlungen erzielen dürften. Am 1. September sagte Hitler vor dem Deutschen Reichstag, ich darf zitieren, ich will nicht den Kampf gegen Frauen und Kinder führen, ich habe meiner Luftwaffe den Auftrag gegeben, sich bei Angriffen auf militärische Objekte zu beschränken. Noch am gleichen Tag meldete sich auch US-Präsident Roosevelt zu Wort, indem er einen Appell an die kriegführenden Regierungen in Deutschland, Italien, Frankreich und England richtete. Kernpunkt dieses Appells war, dass alle Staaten sich auf der Grundlage der Gegenseitigkeit dazu verpflichten sollten, ich zitiere, in keinem Fall und unter keinen Umständen Zivilpersonen oder unbefestigte Orte aus der Luft anzugreifen, siehe State Department Bull 1939, Seite 121. Für Deutschland erklärte tags darauf Hitler, der Gedanke, außerhalb militärischer Operationen Luftangriffe auf nicht-militärische Objekte zu unterlassen, entspricht meiner Absicht und wurde schon immer von mir unterstützt. Ich stimme dem Vorschlag einer öffentlichen Erklärung der beteiligten Regierung bedingungslos zu und teile mit, dass ich bereits öffentlich bekannt gegeben habe, dass den deutschen Luftstreitkräften die Beschränkung ihrer Angriffe auf militärische Objekte befohlen wurde. Die Aufrechterhaltung dieses Befehls hängt von der gegenseitigen Beachtung dieser Regeln ab. Der deutsche Reichsaußenminister von Ribbentrop ließ der polnischen Botschaft eine entsprechende Mitteilung zugeben. England und Frankreich verpflichteten sich dann am 2.9.1939, also einen Tag vor Kriegseintritt der Engländer und Franzosen, in einer gleichlautenden Erklärung, ich darf wieder zitieren, die Feindseligkeiten mit dem festen Willen zu führen, die Zivilbevölkerung zu schonen und die Denkmäler der menschlichen Zivilisation möglichst zu bewahren. Zitiert nach Revue Internationale de la Croix Rouge. Zur gleichen Zeit flogen aber in den USA bereits zwei verschiedene Versionen von Langstreckenbombern mit Reichweiten von bis zu 8000 Kilometern, die einzig zu dem Zweck eines operativen Luftkriegs und Bomberkriegs entwickelt worden waren. Nämlich die B-17 Fortress und die B-24. Das 1935 eingerichtete US-Generalhauptquartier Air Force hatte vom US-Senat die Weisung erhalten, Angriffselemente zu schaffen, die strategische Bombenangriffe durchführen konnten. Unter strategische Bombenangriffe verstand man Krieg gegen Zivilbevölkerung. Die deutsche Luftwaffe verfügte am 31. August 1939 über, das sind ein paar Zahlen, über 257 Fernaufklärer, 356 Nahaufklärer, 366 Sturzkampfflüge, 40 Schlachtflugzeuge, 408 Zerstörer, darunter 40 Einmotorigen, also das waren schon ziemlich alte Klapperkisten, 771 Jäger, 1176 Bomber und 167 Seeflugzeuge. Es kamen dann noch Flugzeuge, die direkt im Oberbefehlshaber der Luftwaffe unterstellt waren und. Insgesamt waren es 1939 Flugzeuge, von denen 1538 einsatzbereit waren. Wir kommen jetzt zu der Frage im Polenfeldzug und dann auch im Westfeldzug, ob Warschau und Rotterdam die ersten Terrorangriffe der deutschen Luftwaffe waren. Die Bombardierung der polnischen Hauptstadt Warschau in den ersten Wochen des Zweiten Weltkrieges wird immer wieder als ein Terrorangriff bezeichnet. Unter Hinweis auf diesen Angriff und auf Rotterdam wurden dann britische Luftangriffe auf zivile Ziele gerechtfertigt. Nach den Regeln der Haager Landkriegsordnung, die in Ermangelung einer internationalen Luftkriegsordnung herangezogen werden muss, um die Frage einer Rechtmäßigkeit einer solchen Bombardierung zu untersuchen und zu klären, war nach Artikel 25 dieser Angriff durchaus erlaubt, weil Warschau eine verteidigte Stadt war und dieser Luftangriff zur Unterstützung der Belagerung, Streitkräfte und dem Zusammenwirken mit diesen durchgeführt wurde. Die fünfmalige Aufforderung zur Übergabe, die diesem deutschen Angriff vorausging, nämlich am 16., am 18., am 22. und am 24. September, stand im direkten Zusammenhang damit und erfüllt die Regeln der Haager Landkriegsordnung. Der britische Kriegswissenschaftler Fuller sowie sein Kollege Little Hart und auch Reed haben zweifelsfrei festgestellt, dass in diesem Fall von Deutschland kein Kriegsrecht verletzt wurde, obwohl bereits der Angriff auf Polen ein Überfall und damit ein Verstoß gegen das Völkerrecht war. Blicken wir jetzt auf den Westfeldzug im Frühjahr 40 und die Ereignisse in Rotterdam am 15. Mai 1940. Die Bombardierung der Stadt durch deutsche Flugzeuge hat zu vielen Legenden geführt. Das Ereignis muss daher von uns kurz angerissen werden, bevor wir an Fallbeispielen, insbesondere Aktionen der angloamerikanischen Luftwaffen gegen die deutsche Zivilbevölkerung, behandeln wollen. Unter dem Eindruck der hohen deutschen Panzerverluste war am 14. Mai General Kurt Student zu der Überzeugung gelangt, dass der Gegner am sogenannten Maasbahnhof und in einem kleinen Abschnitt nördlich des Brückenendes mit Bomben aus diesem Brückenkopf vertrieben werden müsse. Entscheidend für diesen Entschluss war, dass der Kommandant von Rotterdam am Morgen des 14. Mai eine Übergabeaufforderung des kommandierenden Generals Schmidt vom 39. Armeekorps abgelehnt hatte. Darauf stellte Schmidt ein weiteres Ultimatum am 15. Mai Vormittag. Bei Ablauf dieses Ultimats erschien zwar ein Parlamentär mit der weißen Flagge des Rotterdamer Kommandanten, der aber bemängelte, dass dieses Ultimatum keine Unterschrift trage. Schmidt empfing den Parlamentär persönlich, holte diese Unterschrift nach, ein neuer Zeitpunkt wurde festgelegt und bereits für die Zwischenzeit eine Waffenruhe vereinbart. Soweit so gut. Gleichzeitig ließ Schmidt einen Funkspruch an die Bomber in ihren Einsatzhäfen absetzen, der die Maschinen in ihren Einsatzhäfen festhalten sollte. Dieser Funkspruch kam nicht rechtzeitig durch, deshalb starteten von den Flughäfen Gütersloh und Delmenhorst vom Kampfgeschwader 54 100 Bomber zum Angriff auf die befohlenen Ziele in Rotterdam. Es war dies ein genau vermessenes Dreieck nordwestlich der Brücken, in dem sich die Holländer noch verteidigten. Die Piloten sollten trotz der zu erwartenden starken Luftabwehr aus einer Höhe von nur 750 Meter ihre Bomben abwerfen, um eine möglichst große Zielgenauigkeit sicherzustellen und zu gewährleisten, dass ausschließlich militärische Ziele getroffen würden. Als schließlich der Funkspruch von der Verschiebung des Angriffs die 2. Fliegerdivision erreichte, waren allerdings die Bomber bereits unterwegs. Man hatte damals noch nicht Funkmöglichkeiten vom Einsatzflughafen zu den Maschinen in der Luft. Der befohlene Angriffstermin war 15 Uhr. Als die Bomber 5 Minuten später die Maas überquerten, das niederländische Flakfeuer einsetzte, wussten die General Student und Schmidt, die auf einem runden Platz südlich der Rotterdamer Brücke auf die Entscheidung des niederländischen Kommandanten warteten, dass es zu spät war. General Schmidt rief: "Das gibt eine Katastrophe" und "Leuchtkugeln her, rote Leuchtkugeln her", befahl Student. Beide Generale schossen selbst rot in die Luft. Aber die rechte Angriffsgruppe hatte ihr Ziel bereits erreicht und warf die Bombe. Auch die linke Angriffsgruppe hatte bereits den Wurfbefehl gegeben. Als sie die roten Leuchtsignale sah, befahl man das Abdrehen. Von den 100 anfliegenden Maschinen hatten bereits 57 Bomben geworfen, 43 konnten aufgrund des Funksprechbefehls den Bombenwurf verhindern. Dennoch wurden 97 Tonnen Bomben geworfen, es waren ausschließlich Sprengbomben, keine Brandbomben. Dass die Altstadt von Rotterdam dennoch ausbrannte, lag vor allem auch daran, dass einige Bunker für die Öl- und Margarineerzeugung ausliefen, das auslaufende Fett in Brand geriet und die Fachwerkhäuser der Altstadt in Brand gesetzt wurden. Es gab etwa 850 Ziviltote. In der Aufregung des Augenblickes hatte zunächst ein Mitglied der holländischen Regierung die Zahl von 30.000 Toten in die Welt gesetzt. Daraus entwickelte sich dann die schon erwähnte Legende von der grausamen Zerstörung der Stadt durch die deutsche Luftwaffe. Es sollte viele Jahre dauern, ja eigentlich bis heute, bis auch diese Legende ins Reich der Fabeln verwiesen werden konnte. Kurz nach 17 Uhr bot schließlich der Stadtkommandant die Übergabe von Rotterdam an. Es stellt sich nun aber die Frage, ähnlich für Rotterdam, ähnlich wie bei Warschau, hat man nach der Haager Landkriegsordnung gehandelt oder nicht? Dadurch, dass die deutschen Flugzeugbesatzungen nur aus geringer Höhe von den erwähnten 750 Metern ihre Bomben abwerfen durften und damit die Treffer auf die befohlenen Zielraum beschränkt werden sollten und damit auch eine Schonung der Zivilbevölkerung gewährleistet werden sollte, wird davon ausgegangen, dass die Luftwaffe die Beachtung des Paragraphen 27 der Haager Landkriegsordnung angestrebt hatte. Demnach ist der Luftangriff auf Rotterdam in der Art und Weise, wie er durchgeführt wurde, als gerechtfertigt anzusehen, wenn er auch bedauerlicherweise zu verhältnismäßig großen Zerstörungen und Verlusten unter der zivilen Bevölkerung geführt hat. Kommen wir zum nächsten Kapitel, nämlich über die Eskalation des Bombenkrieges. Kaum dass Winston Churchill am 10. Mai 1940 zum Premierminister ernannt wurde und auch das Amt des Verteidigungsministers übernommen hatte, setzte er die Strategie der Douai-Theorie des strategischen Bombens in Kraft, weil sie zu seiner Vernichtungspolitik passe, schreibt Fuller in Der Zweite Weltkrieg auf Seite 472. So änderte sich die Strategie der Royal Air Force insbesondere nach dem Kampf über den Dünkirchen, in dem ja 300.000 britische Soldaten den Ärmelkanal durchqueren konnten und wieder in die Heimat gelangen. Darüber ist ja viel, auch in der Kriegsliteratur ist darüber sehr viel geschrieben worden. Das ist ein Thema, was durchaus auch mal einer besonderen Betrachtung wert wäre. Als Churchill an die Macht kam, gehörte es zu den ersten Entscheidungen, den Bombenkrieg auf das Nicht-Kampfgebiet auszudehnen. Dem Bomber Command standen damals immerhin 600 Flugzeuge und 44 Staffeln zur Verfügung. Unter dem Eindruck der ersten Tage des Frankreich-Feldzuges, der für Frankreich und damit auch für den Verbündeten England fürchterlich ausging, kam es zu dem Kabinettsbeschluss, in dem der Bombenkrieg im deutschen Hinterland freigegeben wurde. Damit ging England als erster Beteiligter zu einem Luftkrieg über, der nicht in Beziehung zu Erdoperationen stand. Diese neue Luftkriegsführung, analysierte Wiel, setzt den Schlusspunkt hinter die Epoche der zivilisierten Kriegführung. Schon in der Nacht zum 11. Mai begannen die ersten Einflüge von Einzelflugzeugen und schwachen Verbänden mit dem Ziel, militärische Objekte auch im Bereich deutscher Großstädte zu bombardieren. Da diese Angriffe bei Nacht geflogen wurden, Tagesangriffe waren bald zu verlustreich eingestellt worden, da ein Zielwurf war deshalb ausgeschlossen. Hugh H. Howell, Bomberschütze eines Wellington-Kampfflugzeuges, räumte ein, die Bomben trafen, wo sie hinfielen. Der Angriff auf westdeutsche Bahnanlagen an diesem 11. Mai war damit auch die erste Verletzung der Grundregeln eines zivilisierten Krieges, nach der sich Feindseligkeiten nur und ausschließlich gegen kämpfende Gegner richten dürfen. Der Übergang vom Sicht- zum Blindbombenwurf führte dann auch in letzter Konsequenz zum unterschiedslosen Luftkrieg. Das bedeutete, dass nur noch Kampfmittel wie Brandbomben und auch Sprengbomben, Phosphorkanister und schließlich 1945 die Atombombe eingesetzt wurden, die damit mit Vorbedacht zur Vernichtung der Zivilbevölkerung und ihrer Wohnstätten eingesetzt wurden. Die Konzeption des Bomber Command ging bereits auf das Jahr 1936, drei Jahre vor Kriegsausbruch, zurück, als die strategische Luftoffensive im britischen Operationsplan beschlossen wurde. Es mussten aber erst jene Bomber gebaut werden, die diese strategische Luftoffensive durchführen konnten. Dortmund, das war auch mit einem Grund, ich mache jetzt einen ganz kleinen Inkurs, ich hoffe, die Zeit erlaubt es, dass Chamberlain dem Münchner Abkommen 1938 zustimmte und dann tags darauf den Hitler in München in seinem Prinzregentenplatz besuchte sich die Unterschrift unter das Dokument Peace in our time, Frieden in unserer Zeit geben ließ. Kaum war er wieder in London, begann die englische Luftwaffe, begann man damit die gewaltig aufzurüsten. Dortmund wurde beispielsweise schon am 11. Mai von der Royal Air Force bombardiert. Aber diese Stadt im Ruhrgebiet wurde eben nicht von deutschen Truppen verteidigt und auch nicht von alliierten Truppen belagert, wie etwa Rotterdam. Warschau und Rotterdam waren, wie bereits aufgezeigt, völlig verschiedene Fälle. Für Dortmund war 1940 eine unverteidigte Stadt und stand unter dem Schutz der Haager Landkriegsordnung. Zur Vorbereitung dieses britischen Vorgehens hatte das Foreign Office am 10. Mai 1940 erklären lassen. Ich zitiere: Wir behalten uns das Recht vor, zu allen Maßnahmen, die wir im Falle feindlicher Luftangriffe auf die Zivilbevölkerung in England, Frankreich und den unterstützten Ländern für zweckmäßig halten. Auf die Zivilbevölkerung. Damit hatte England seine Verpflichtung vom 2.1939, die damals noch der Ministerpräsident Chamberlain abgegeben hat, offiziell aufgekündigt. Von der englischen Presse wurde diese Haltung unterstützt, indem immer wieder auf Warschau und Rotterdam hingewiesen wurde. Deshalb habe ich die auch vorhin so ausführlich erwähnt. Als die Royal Air Force ihre militärischen Ziele im Bereich von Städten und Siedlungen zu bombardieren begann, war es den deutschen Fliegern immer noch verboten, Bomben über englischem Gebiet, über englischem Zivilgebiet abzuwerfen. Die deutsche Führung hoffte nämlich immer noch, den Luftkrieg lokalisieren zu können. Deshalb hielt die Reichsregierung an diesem Verbot noch geraume Zeit fest. Für unser Thema würde es zweifellos zu weit führen, wenn wir uns jetzt mit der Luftschlacht über England und dem gescheiterten Unternehmen Seelöwe, Sie wissen, das war die Überlegung, auf dem englischen Festland zu landen, befassen würden. Die Luftschlacht über England wurde von der Luftwaffe nicht gewonnen, Unternehmen Seelöwe so lange verschoben, bis es nicht mehr durchführbar war. Am 20. September 1940 wurde von deutscher Seite der Luftkrieg vor allem gegen London ausgeweitet. Jetzt waren nicht nur die Docks und die Hafenanlage der Stadt Ziel der deutschen Luftwaffe, sondern es wurde während der Nachtangriffe auch 6.200 Tonnen Sprengbomben und 8.456 Brandschüttkästen, fragen Sie mich bitte nicht genau, was das ist, auf London geworfen, eingesetzt wurden insgesamt 7.260 Flugzeuge. Am Abend des 14. November starteten in Wann zwei Staffeln der Kampfgruppe 100, die mit Geräten für neue Funkführungsverfahren ausgerüstet waren. Ihr Ziel war die Stadt Coventry mit ihren wichtigen Rüstungs- und Flugzeugwerken, in denen hauptsächlich Flugzeugmotoren hergestellt wurden. Die He-111, He-3 Maschinen flogen direkt das Ziel an und als sie sich über Coventry befanden, wurden automatisch die Bomben ausgeklinkt. Die aufflackernden Brände markierten nunmehr das Ziel für die nachfolgenden 449 Bomber der Luftflotten 2 und 3, die 500 Tonnen Sprengbomben und 30 Tonnen Brandbomben über der Stadt abwarfen. Coventry ging in Flammen auf, die Stadt hatte 554 Tote und 865 Schwerverletzte zu beklagen. Dieser deutsche Angriff auf Coventry gilt in den Annalen des Luftkriegsrechts als jener Zeitpunkt, Zitat, wo die Luftwaffe zum ersten Male die gebotenen Rücksichtnahmen außer Acht ließ, was allerdings die Royal Air Force mit ihren nächtlichen Bombenwürfen über Deutschland bereits seit einem halben Jahr tat, erstmals, wie ich schon erwähnt habe, am 11. Mai 1940. Mit dem ausdrücklichen Verweis darauf, dass die deutschen Angriffe als eine Repressalie gedacht seien, brachte Deutschland gleichzeitig auch zum Ausdruck, dass es die Feindangriffe auf deutsches Reichsgebiet als kriegsrechtswidrig verurteilte und die eigenen Gegenangriffe nur als Repressalie wahr und sie als solche für zu riskant. In England wurde und wird dies selbstverständlich bestritten. Bekanntlich hatte der Sieger immer recht. Man führte aus, dass erst die deutschen Angriffe auf London seit dem 7. September 1940 England zur Aufgabe der bisher geübten Rücksichtnahme gezwungen hätten. Wie auch immer, Coventry wurde und wird in den Augen der Weltöffentlichkeit als der Terrorangriff gesehen, dessen Furchtbarkeit alles andere übertraf, und der war natürlich von deutscher Seite. Als in der Nacht zum 25. August 1940 einige Bomben auf London niedergingen, vorrangig auf Häfen und Docks, entschloss sich Churchill nun auch Berlin in Vergeltungsangriffen zu bombardieren. An dem Start gingen in der Nacht des 26. August 81 Bomber der Royal Air Force, davon erreichten 29 ihr Ziel und konnten Bomben werfen. Insgesamt 22 Tonnen Sprengbomben. Zwei Nächte später folgte der zweite Angriff, dieser forderte 12 Tote. Im Wehrmachtsbericht vom 29. September heißt es dann, britische Flugzeuge griffen in der Nacht planmäßig Wohnviertel der Reichshauptstadt an. Durch Brand- und Sprengbomben wurden zahlreiche Zivilpersonen getötet und verletzt und an Wohnhäusern Dachstuhlbrände und Schäden verursacht. Eine Maschine konnte noch vor Erreichen der Stadt abgeschossen werden. In den Folgenächten wurden weitere Angriffe auf Berlin geflogen. Es wurden neben Kirchen auch Krankenhäuser getroffen, ebenso Altersheime und Schulen. Das kam nicht von ungefähr. In einer Direktive des Bomber Command heißt es, ich zitiere wieder, Zielangriffe sollen jedoch stets in einem dicht bebauten Wohngebiet mit dem Schwergewicht möglichst großer Materialzerstörung durchgeführt werden, die dem Gegner die Wucht und die Macht unserer Bomberstreitkräfte vor Augen führt. Was die Ziele betrifft, so ist bereits damals englischen Bomberpiloten etwas aufgefallen. Der Bomberpilot Hugh Willis schreibt, ich zitiere, wir haben unsere Ziele angeflogen und wenn wir ungefähr darüber waren, wurde ausgeklinkt. Dieses System steigerte sich später bei unseren 1000 Bomberangriffen derart, dass wir nur ein Stadtgebiet anflogen und dann weit auseinandergezogen im Flächenwurf abluden, ganz gleich, wohin die Bomben fielen. Auch Berlin wurde nach dieser Direktive angegriffen. Neben Berlin wurden im September 40 auch Berlin, Hamburg und Bremen attackiert. In der Nacht zum 11. September fielen Bomben auf die Krankenanstalten von Bethel und Bielefeld. Die Arbeitersiedler Pfaffengrund bei Heidelberg war in der Nacht zum 19. September das Ziel. Westdeutsche Städte erlebten ihre ersten größeren Bombenangriffe in der Nacht zum 20. September. Alle diese Angriffe führten zu deutschen Reaktionen. So verlautete das OKW am 23. September, dass die englische Stadt Cambridge als Vergeltung für die britischen Bombenwürfe auf Heidelberg und am 15.11. konnte man im OKW-Bericht lesen, dass als Vergeltung für einen Bombenangriff auf München der Angriff auf Coventry geflogen sei. Am 20.11. wurde bekannt gegeben, dass Birmingham die Vergeltung für Hamburg, Bremen und Kiel darstellte. In Coventry waren allerdings auch 21 größere Betriebe der Flugzeugmotorenindustrie geworfen worden. In Bethel waren bestimmt keine Flugzeugmotoren gebaut worden. Unterdessen entspann sich in London eine Debatte zwischen Politikern und der Royal Air Force über den zweckmäßigsten Einsatz der Bomberwaffe. Die Politiker forderten, dass bei Angriffen eine große Fläche mit Bomben belegt werde, während das Bomber Command noch immer an die Zielsicherheit seiner Besatzungen glaubte. Diese Illusion machte sich freilich der Start des Bomber Command allerdings nur noch im Jahre 1940. Zwar behauptet man immer noch, dass ganz bestimmte Ziele angegriffen worden seien, aber in Wirklichkeit wurde plump gelogen, obgleich die Besatzungen mit bewundernswerter Offenheit zugaben, dass sie oftmals ihre Zielgebiete nicht finden konnte, geschweige denn die angegebenen Angriffsziele getroffen hatten. Zitat nach Verrier-Bomber-Offensive gegen Deutschland 1939 bis 1945. So wurde zum Beispiel bei den Angriffen gegen Berlin am 7. Oktober und gegen Essen einen Monat später als Zielbezeichnung den Piloten des Bomber-Command mitgegeben, das Ziel ist das Stadtzentrum. Der erste wirkliche Flächenangriff erfolgte in der Nacht zum 17. Dezember, der der Stadt Mannheim galt. In die Annalen des Bomber Command ging dieser Angriff unter dem Decknamen Abigail ein. Etwa 14.000 Brandbomben wurden geworfen und 89 Tonnen Sprengbomben, 23 Tote und 80 Verletzte waren das Ergebnis. In der Schlacht um England, hatte die Royal Air Force zwischen dem 10. Juli und dem 31. Oktober 1940 1671 Flugzeuge durch Abschuss verloren, 995 weitere wurden als schwer beschädigt bezeichnet. Auf deutscher Seite verlor die Luftwaffe rund 1700 Flugzeuge, und zwar wurden 1381 durch Kampfeinwirkungen als verlustig erklärt und 404 durch andere Ursachen wie abgestürzt oder vermisst. Der Gesamtverlust an Jägern bezifferte sich auf 600, während die britische Jägerwaffe die doppelte Anzahl verlor. Am 22. Juni 1941, den Tag des Präventivschlages gegen die Sowjetunion, hatte Kriegspremier Churchill über den Rundfunk Stalin als russischen Bundesgenossen im Kampf gegen Nazi-Deutschland begrüßt und erklärt, jeder Mann oder jeder Staat, der gegen Nazis kämpft, ich kann das Wort eigentlich gar nicht hören, hat die Unterstützung Englands. Um diese Unterstützung dem neuen Bundesgenossen vor Augen zu führen, wurden in den kommenden Sommermonaten die Einsätze des Bomberkommands gegen deutsche Ziele intensiviert. Deshalb wurde eine neue Direktive an den Chef des Bomberkommand ausgegeben. Darin kam zum Ausdruck, dass man nach bestmöglichen Wegen suchen müsse, den Feind zu vernichten. Sie war vom stellvertretenden Chef des Luftwaffenführungsstabs, Air Vice Marshal Bottomley, unterzeichnet. Und die Schlüsselsätze muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Sir, ich wurde angewiesen, Sie darüber zu informieren, dass eine umfassende Untersuchung der gegenwärtigen politischen, wirtschaftlichen und militärischen Lage des Feindes ergeben hat, dass die schwächsten und verwundbarsten Punkte in der Moral der Zivilbevölkerung einerseits und in seinen Inlandstransporten andererseits liegen. Es liegen viele Anzeichen dafür vor, dass unsere neuen Angriffe einen großen Effekt auf die Moral der Zivilbevölkerung haben. So folgte dann am 14. Februar, zum Tag, an dem in den frühen Morgenstunden die Angriffe aus Köln und Aachen zu Ende gegangen waren, da erließ das britische Kriegskabinett, das aus Anderson, Attlee, Beaverbrook, Bevin, Churchill, Eden, Greenwood, Kingsley und Wood bestand, einen Geheimbefehl, wonach als Ziele der Angriffe des Bomber Command gegen Deutschland nicht Fabriken und sonstige militärische Objekte, sondern die Moral der feindlichen Zivilbevölkerung, insbesondere der Industriearbeiterschaft, in Frage kommen sollten. Das Bomber Command habe von nun an eine über 6 Monate dauernde Bomberoffensive gegen Deutschland zu führen. Frederick Lindemann, Berater des britischen Kriegskabinetts, legte diesem ein Geheimdokument vor, in dem er die Verschärfung des Luftkrieges gegen Deutschland ausführlich darlegte und begründete. Darin wurde die systematische Vernichtung der deutschen Städte als nächstes Kriegsziel geplant. So heißt es zum Beispiel in dem Lindemann-Dokument: Die Zerschlagung Deutschlands ist durch hauptsächlich gegen Wohnviertel der Arbeiter gerichtete Bombenangriffe schneller zu erreichen. Sir Charles Portal, der Chef des britischen Luftwaffenführungsstabes, war mit Lindemanns Vorschlägen einverstanden. Churchill ebenfalls, die Royal Air Force hatte diese Vorschläge nunmehr in die Tat umzusetzen. Es bedurfte nur eines neuen Mannes an der Spitze dieses Bomber-Commands und dieser wurde in dem Air Chief Marshal Arthur Harris gefunden, der am 22. Februar das Amt übernahm. Durch Dr. Basil Dickens, den Chef der Einsatzplanung Abteilung des Bomber Command, war gerade zu dieser Zeit ein neuer Plan ausgearbeitet worden, wie man mit geringen Verlusten die Sperren der Nachtjäger durchbrechen könnte. Er hatte eine neue Taktik der Bomber-Flugschneisen entwickelt. Dabei musste in jeder Flugminute 10 Bomber eine bestimmte Stelle der Flugroute passieren. Auf diese Weise entstanden die sogenannten Bomberströme. Dieser Taktik lag die sogenannte deutsche Himmelbettorganisation zugrunde. Es war ihm bekannt, dass dieses deutsche Jägerleitsystem in einer Stunde höchstens 6 Bomber im Bereich jeweils eines Himmelbettkreises auffassen und den Jäger heranführen konnte. Dies bedeutete, dass ganz gleich wie viele Bomber in einer Stunde diesen Bereich durchflogen, immer nur 6 mit ihrer Vernichtung rechnen mussten. Für die 6 war das auch kein Vergnügen. 10 Minuten dauerte es jeweils, dem Nachtjägern eine Maschine heranzubringen. Das hatte bislang immer genügt, weil die britischen Bomberformationen in kleinen Pulks oder auch sogar einzeln in größeren Abständen eingeflogen waren. Wenn die Bomber aber dicht gestaffelt flogen, hatten die deutschen Nachtjäger keine Chance mehr, als 6 Maschinen zu vernichten. Bei einer solchen massierten Einsatzzahl war es zwangsläufig die Kollisionsgefahr groß und immer wieder sprachen Piloten von beinahe Zusammenstößen. Dr. Dickens erklärte aber dem Planungsstab, dass die Kollisionsgefahr nur ein 0,5% betrug, während gegenüber 4% Abschüssen durch Feindjäger oder Flak. Als am 22. Februar Bomber Harris als neuer Befehlshaber in High Wycombe eintraf, musste er feststellen, dass die Zahl der zur Verfügung stehenden Maschinen auf die Hälfte der Sollstärke abgesunken war. Mit 380 Bombern war kein Bombenkrieg zu verlieren. So verlangte er sofort weitere Maschinen und erhielt bereits Ende Februar, also wenige Tage später, Anfang März, weitere 200 Bomber geliefert. Damit nicht genug. Täglich forderte er von seinen fortgesetzten Stellen mehr Bomber, mehr Piloten und größere Bomben. Seine Maxime war vom ersten Tag an: Machen wir Schluss mit dem Krieg, indem wir den Deutschen die Seele aus dem Leib schlagen. In dem gebürtigen Baden-Badener Friedrich Lindemann, merkwürdig, Deutscher war es, fand Harris einen eifrigen Verfechter jener Theorie, die Lord Chalmers alias Lindemann verfolgte, als er an dem besagten 14. Februar sagte: Vielleicht kommt einmal der Tag, an dem wir jede Bombe wissenschaftlich richtig abwerfen können. Aber bis wir diesen Stand erreicht haben, wollen wir Ströme von Bombern hinüberschicken und Schickelgrubers Häuser flachlegen und seine Arbeiter demoralisieren. Lindemann war für die Taktik des Flächenbombardements und der unterschiedslosen Zerstörung. Im März 1942 legte er dem britischen Kriegspremier, also Churchill, eine Untersuchung vor, aus der hervorging, dass während des deutschen Bombardements auf Birmingham, Hull, Liverpool und andere Städte je Tonne geworfenen Sprengstoffs 100 bis 200 Personen obdachlos wurden. Daran knüpfte er die Schlussfolgerung, dass nach den Statistiken jede Bomberbesatzung bis zur Vernichtung ihres Bombers und damit auch ihres eigenen Lebens rund 40 Tonnen Bomben auf Deutschland werfen könnte, was wiederum 4.000 bis 8.000 Obdachlose bedeutete. Schlussfolgerung, wenn man also die Bomberwaffe bis Mitte 1943 auf 10.000 Maschinen brächte, dann müsste bereits zu diesem Tag ein Drittel aller Deutschen kein Dach mehr über dem Kopf haben, dann würden sie ja auch die Deutschen friedensbereit sein. Nach einem Angriff mit 468 Bomber am 24. April auf Rostock, der 204 Tote forderte und zu 100.000 Evakuierten der 123.000 Einwohner der Stadt führte, bei der immerhin 1.800 Häuser abgebrannt wurden, machte Harris Churchill den Vorschlag, als nächstes einen Angriff mit 1.000 Bombern auf Köln oder Hamburg zu unternehmen. Aus ganz Europa mussten die Bomber nach England verbracht werden. Unter dem Namen Operation Millennium lief die Planung an. Am 30. Mai war es soweit. Der Auftrag des Bomber Command lautete: die mittelalterliche Innenstadt von Köln in Brand zu setzen. Die mittelalterliche Innenstadt, nicht die Pfarrwerke. Der Tagesbefehl, der bei allen Squadrons verlesen wurde, war mehr als deutlich. Ich darf zitieren. Die Streitmacht, der Sie heute angehören, ist wenigstens doppelt so stark und besitzt die vierfache Bombenqualität der größten Luftflotte, die jemals zuvor ein Einzelziel angegriffen hat. Es sind damit Mittel in Ihre Hand gegeben, um einen Hauptteil jener Hilfsquellen zum Versiegen zu bringen, aus denen der Feind seine Kriegsmaschinerie versorgt. Führen Sie den Angriff mit äußerster Entschlossenheit und mit Überzeugung, dass Sie in dieser Nacht dem Feind die verheerendsten Schläge gegen seine Lebenskraft versetzen müssen. Gibt's Ihnen genau aufs Kinn. In einer Aktennotiz für Air Marshal Harris hatte der Chef des britischen Luftwaffenführungsstabes, der schon zitierte Sir Charles Porter, geschrieben: Ich hoffe, es ist klar, dass die Angriffspunkte die Wohngebiete sind und nicht die Docks oder Fabriken, selbst wenn diese im Anhang zum Angriffsbefehl besonders bemerkt sind. Das muss jedem klar gemacht werden, falls es noch nicht verstanden wurde. Das Gros der britischen Armada startete um 23 Uhr von 52 Flugplätzen. Der Angriff sollte um 0:55 Uhr beginnen und um 2:25 Uhr morgens beendet sein. Die Bilanz war schrecklich. Von den 889 Besatzungen, die über Köln ihre Bomben abgeworfen hatten, wurden 1.455 Tonnen Bomben, darunter 970 Tonnen Brandbomben abgeworfen. Die 1600 Jahre alte St. Gerium Kirche brannte lichterloh, 2000 weitere Großfeuer und 5000 Einzelbrände wüteten, als die Bomber abgeflogen waren. 3300 Häuser wurden Raub der Flammen, 36 Industriebetriebe brannten völlig aus. Unter den Trümmern lagen 467 Tote. Die Zahl der Verletzten überstieg 5000, 20% von Köln waren in diesem ersten 1000-Bomberangriff der Geschichte vernichtet worden. Am Vormittag des 31. Mai gratulierte Churchill persönlich dem Chef des Bomber Commands. Harris schrieb in seinem Kriegstagebuch: Endlich war das die ausschlaggebende Waffe des Krieges massiert zum Einsatz gekommen. Nach dem Kriege begründete Harris die Weiterführung des Bombenkrieges mit folgenden Argumenten. Ich darf wieder zitieren. Man vergisst heute, wie verzweifelt die Lage für Großbritannien 1942 war. Die Deutschen hatten ganz Europa erobert. Sie kämpften erfolgreich in Nordafrika, standen tief in Russland. Ihre U-Boote jagten erfolgreich auf dem Atlantik. Wir hatten nur die Bomber, um über die Welle der Festung Europa hinweg den Deutschen einen schweren Schlag zu versetzen Und das haben wir auch getan. Am 2. Juni 1942 erklärte Churchill vor dem britischen Unterhaus unter dem Eindruck des 1000-Bomber-Angriffs. Ich darf zitieren. Ich darf sagen, dass mit dem Fortschreiten des Jahres die deutschen Städte, Häfen und Zentren der Kriegsindustrie einer Prüfung unterliegen werden, wie sie kein Land jemals erfahren hat. Er meinte damit die Fortführung des Target Area Bombing. Diese Absicht wurde für die Briten dadurch erleichtert, dass sie ab Juli 1942 auch die USA in den Kampf der Bomberkräfte gegen Deutschland einschalteten. Als die USA im Dezember 1941 in den Krieg gegen Deutschland eintraten, waren im Jahr 1941 von den Bängern der US-Flugzeugwerke insgesamt 19.433 Maschinen gerollt, darunter 4.115 Bomber. 1942 waren es bereits 47.836 Maschinen, darunter 4.115 Bomber. Und 1942 waren es dann 47.836 Maschinen, davon 12.627 Bomber, davon wiederum 2.615 viermotorische B-17 und die B-17 Fortress. Diese erste große Langstreckenbombe war vom US-amerikanischen Generalstab der US-Industrie bereits 1933 in Auftrag gegeben worden. Hier stellt sich für uns doch die Frage, warum eigentlich? Waren die USA bedroht? Und wenn ja, von wem? Und zwar sollten diese Maschinen eine Reichweite von 8000 Kilometer haben, mit einer Geschwindigkeit von 320 Kilometer in der Stunde und einer Bombenlast von 1000 Kilogramm. Die ersten B-17 Fortress trafen in den Monaten Juli und August in England ein. Ihr Oberbefehlshaber wurde General K.A. Spatz, der Amerikaner wurde zunächst im britischen Bomber Command unterstellt. Nach englischen Ausgaben wurden im Jahr 1942 1000 Angriffe auf das Reichsgebiet geflogen, darunter 17 schwere mit einer Abwurfmenge von mehr als 500 Tonnen Brand- und Sprengbomben. Diese Großangriffe waren aus der Überlegung geführt worden, dass die Lage der deutschen Kriegsindustrie bereits zu dieser Zeit auf das Äußerste angespannt sei. Man berechnet im Voraus, dass die Rüstungsproduktion nach diesen Angriffen um 30% absinken werde. Vor allem aber wollte man die deutsche Bevölkerung demoralisieren, ihre Wohnbezirke und Arbeitsstädte zerstören. Diese Angriffe auf weit gestreute Flächenziele brachten 1942 jedoch keinen Erfolg. Ebenso waren die von den schweren Angriffen auf die Wohngebiete erwarteten moralischen Wirkungen ausgeblieben. Dass dennoch das Jahr 1942 zum Entscheidenden des Luftkrieges wurde und ein Sieg der alliierten Bombenstreitkräfte anzeigte, liegt in der Tatsache begründet, dass die angloamerikanische Luftwaffe durch ihre technische und zahlenmäßige Entwicklung der Deutschen uneinholbar überlegen war. Die deutsche Luftwaffe sah sich 1942 auf allen Kriegsschauplätzen in die Verteidigung gedrängt. Die Luftschlachten, die noch ein Jahr zuvor über England und Deutschland ausgefochten worden waren, fanden nunmehr beinahe ausschließlich über deutschem Himmel statt. Im Luftraum des Gegners kam es nur noch zu sporadischen Angriffen. Die Zahl der Bombenangriffe der Alliierten steigerte sich im vierten Kriegsjahr von Monat zu Monat, nicht nur hinsichtlich der Verbände und die abgeworfenen Brand- und Sprengbomben, sondern auch in dem Ablauf der Angriffe auf ihrer schneller und schneller werdenden Folge. Von nun an verging kaum ein Tag, an dem nicht wenigstens kleinere Gruppen in das Reichsgebiet oder in die besetzten Westgebiete einflogen. Angesichts der Fülle der Angriffe und der wachsenden Zahl der Toten, Verletzten und Obdachlosen sollen hier nur zwei herausragende Beispiele des alliierten Bombenterrors in diesem Kalenderjahr herangezogen werden. Zum einen war das die Operation Chastis, zu Deutsch Züchtigung. Sie begann am 14. Mai. Die ausgewählten 19 Lancaster starteten in drei Wellen. Die erste Welle von 9 Bombern erhielt das Hauptziel die Mönetalsperre zu schließen. Die zweite Welle mit 5 Flugzeugen wurde auf den Sorbe-Staudamm im Hochsauerland und die dritte Welle, in der ebenfalls 5 Bomber fliegen, ging als Reserve auf diesen weiten Flug. Sie würde dort angreifen, wo es notwendig werden sollte. Die erste Welle erhielt darüber hinaus den Auftrag, nach Zerstörung der Mönetalsperre auch noch die Edertalsperre anzugreifen. Als die erste Gruppe an der Mönetalsperre den ersten Zielanflug unternahm, feuerte die Flak auf den Damm aus allen Rohren. Dennoch gelang es um 2.27 Uhr der Anflug. Die Bombe allerdings fand ihr Ziel nicht. Erst beim fünften Angriff barste dann der Mönetalsperre auf eine Breite von 75 Metern auseinander. Eine gewaltige Flutwelle ergoss sich durch dieses Loch und wälzte sich talwärts. In jeder Sekunde tosten 6.000 Kubikmeter Wasser durch die Gräser und flossen das Ruhrtal und das Mönetal hinab. Ein Brackenlager in Niemann-Hüsten, in dem 324 Fremdarbeiterinnen lebten, wurde einfach fortgespült. Alle Bewohner ertranken. In Nähem kamen 617 Menschen in den Fluten ums Leben. Auch in Richtung Soest brandete eine Springflut. Die dritte ergoss sich in das Ruhrtal und überschwemmte die Orte Wockede, Langschede und Freundenberg. Mit 3 seiner noch einsatzbereiten Bomber flog nun Wing Commander Gibson zur Edertalsperre. Hier war nicht einmal eine Flakabwehr aufgestellt. Die erste abgeworfene Mine verursachte einen Riss in der Staumauer. Die zweite Bombe, die auf die Brustwehr des Edelmannes fiel, detonierte und zerriss die werfende Lancaster. Die dritte Bombe aber riss auch hier eine breite Brische in die Sperrmauer. Durch dieses Loch liefen 205 Millionen Kubikmeter Wasser aus. Die Gesamtzahl der Ertrunkenen belief sich auf 2000 Personen. Aber noch nach Wochen dieser Operation wurde von dem 60 Mann starken Suchtrupp Menschen im tiefen Schlamm gefunden. Wäre es der dritten Gruppe gelungen, auch das letzte Ziel, die Sorbe-Staumauer zu zerstören, dann wäre das Ruhrgebiet ohne Wasser gewesen, wie dies ja der Auftrag der Besatzungen war. Aber der Pilot, der alleine die Staumauer erreichte, zielte zwar einen Treffer, der die Dammkrone beschädigte, der Damm selbst aber hielt. Von den 19 Lancaster-Bombern, die gestartet waren, führten 9 nicht nach England, kamen 9 nicht nach England zurück. Im britischen Unterhaus mehrten sich bereits im Frühjahr 1943 die Stimmen, die Aufklärung über die Zivilverluste in Deutschland forderten. Captain Balfour sagte dazu am 11. März 1943 im britischen Unterhaus, wenn bei der Verfolgung des Zieles, in Deutschland militärische Ziele anzugreifen, die Zivilbevölkerung zu leiden hat, so ist das nicht unser Fehler. Und in jener Phase der Luftschlacht über der Ruhr, da hunderte, Jahrtausende Menschenleben zugrunde gingen, äußerte sich Winston Churchill am 19. Mai 1943 über seine Entscheidung zum Flächenbombardement und dessen Wirksamkeit vor den Abgeordneten des US-Kongresses in Washington. Ich darf zitieren. Dieses Experiment ist die Probe wert, solange andere Maßnahmen noch ausgeschlossen sind. Nun ja, es schadet nichts, das herauszubekommen. Das Protokoll vermerkt Gelächter. Und Churchill weiter. Der Zustand, in dem die großen Zentren der deutschen Rüstungsindustrie und insbesondere des Ruhrgebiets gebracht werden, ist der einer unvergleichlichen Vernichtung. Es ist unsere festgelegte Politik, einen Zustand herbeizuführen, welcher es Deutschland unmöglich macht, seine Kriegsindustrie auf irgendeiner Basis im großen oder konzentrierten Stil fortzusetzen. Dieser Prozess wird pausenlos mit immer sich steigender Intensität vorwärts getrieben, bis das deutsche und italienische Volk die ungeheuren Tyrannen aufgeben. Nur 10 Tage später aber versicherte der stellvertretende Ministerpräsident Clement Attlee im Unterhaus laut Times vom 28. Mai 1943 genau das Gegenteil von dem, was Churchill in den USA gesagt hatte. Nein, es findet kein unterschiedsloses Bomben statt. Wie in diesem Haus wiederholt festgestellt wurde, werden nur solche Ziele angegriffen, welche vom militärischen Standpunkt höchst wichtig sind. Einer von beiden hat die Unwahrheit gesagt. Vielleicht auch beide. Nach weiteren Angriffen auf Köln, Aachen, Gelsenkirchen und zweimal Duisburg kam die Operation Gomorra mit 5 Angriffen zum Tragen. Diese wurden zwischen dem 24. und 30. Juli geflogen. Die Direktive lautete: Sie sollen die alte Hansestadt Hamburg bis auf den Grund zerstören, und zwar im vollsten Ausmaß ihrer Fähigkeit und Möglichkeiten, so Harris. Im Juli 1943 gab Harris nach Kenntnis des Wetterberichts folgenden Tagesbefehl heraus: Die Schlacht um Hamburg kann nicht in einer einzigen Nacht gewonnen werden. Wenigstens 10.000 Tonnen Bomben sind notwendig, um diese Stadt auszulöschen. Wenn wir den maximalen Effekt des Bombardements erreichen wollen, dann muss unablässig angegriffen werden. Der erste Angriff heute Nacht wird vor allem mit Brandbomben ausgeführt, um die Feuerwehrkräfte und die Löschmöglichkeiten zu erschöpfen. Zitat Ende. Nach dem mehrtägigen Bombardement, an dem sich auch die US-Amerikaner mit Tagesangriffen beteiligten, ergab sich eine furchtbare Bilanz des Schreckens. 30.482 Tote, darunter 5.586 Kinder, waren zu beklagen. Die Zahl der zum Teil für immer Verkrüppelten mit der übrigen Verwundeten belief sich auf über 50.000 Personen. 277.330 Wohngebäude und 580 Industriegebäude wurden zerstört, aber auch 24 Krankenhäuser, 277 Schulen und 58 Kirchen wurden bei diesen Angriffen verwüstet. Nach Abschuss des Unternehmens Gomorra meldete der Luftmarschall Harris stolz Winston Churchill: Sir, Hamburg ist von der Landkarte verschwunden. Zitat Ende. Nur gut 2 Wochen später erfolgte der Angriff auf Peenemünde, dem deutschen Zentrum der Raketenforschung. Dabei starben 612 Fremdarbeiter und 120 deutsche Arbeiter und Wissenschaftler, unter ihnen Dr. Thiel und Dr. Walter. Durch die Zerstörung, die die Briten anrichteten, wurde die Fertigstellung insbesondere der V-Waffen um mehrere kostbare Monate verzögert. Auch wenn schon am 21. August der zuständige General Fromm, Chef des Ersatzheeres, meldete: Wiederaufnahme der Entwicklung und Fertigung in 4 Wochen. In diesem Zusammenhang auch nochmal ein kleiner Exkurs. Einer der Mitarbeiter in Peenemünde war ein Spion der Briten, der über die Schweiz, über die Entwicklung der V-Waffen berichtete. Dieser Luftangriff bestärkte die deutsche Führung endlich darin, dass die Vergeltungswaffen rasch zum Einsatz gebracht werden müssten. Ursprünglich sollten die V-Waffen bereits bei der erwarteten Invasion zum Einsatz kommen, dies war nach dem Bombardement nun völlig ausgeschlossen. Im September 1943, im Laufe des Jahres 1943, waren die Beeinträchtigungen der Rüstungsindustrie durch Luftangriffe im Ganzen gesehen nicht sehr groß, berichtete Albert Speer. Dieses Wissen der Angloamerikaner, dass man nicht so erfolgreich war, bewirkte zwar nicht den Abbruch des Bombenkrieges gegen die Zivilbevölkerung, sondern vielmehr eine Verstärkung mit Einsätzen von Bomber-Großverbänden ohne Rücksicht auf die Zivilbevölkerung in einem Ausmaß, wie man es sich bis dahin nicht vorstellen konnte. In den Herbsttagen, in denen die Nächte bereits länger wurden, wurde zunächst ein Großangriff auf die Hauptstadt geflogen, Es folgten britische Angriffe auf München, Mannheim, Düsseldorf, Bochum und zweimal Hannover. Im Oktober konzentrierte sich das Bomber Command auf den westfälischen Raum mit Hagen, Kassel, zweimal Hannover, Münster und wieder Kassel, aber auch München und Leipzig. Die United States Air Force flog einen Doppelangriff auf Danzig und Gotenhafen sowie gegen die Flugzeugfabriken in Marienburg und Anklam. Nach einem verlustreichen Großeinsatz gegen Schweinfurt schlug Bomber Harris Churchill vor, Berlin zu vernichten, und in seiner Denkschrift an Churchill schrieb er: Wir können Berlin von einem bis zum anderen Ende in Trümmer legen, falls sich die USAF daran beteiligt. Uns mag dies zwischen 400 und 500 Flugzeuge und damit auch Besatzungen kosten, das nur nebenbei, doch die Deutschen kostet es den Verlust des Krieges. Die 8. USAFF wurde gefragt, ob sie den Angriff gegen Berlin mitmachen würde, aber General Eaker lehnte ab. Churchill erteilte dennoch sofort die Genehmigung für eine Serie anderer Großangriffe gegen die Reichshauptstadt, auch wenn die Royal Air Force nun alleine die Angriffe fliegen musste. 864 einsatzbereite Bomber standen zur Verfügung. Der erste Donnerschlag in der Schlacht um Berlin begann am späten Abend des 18. November. Bei diesem und bei den folgenden vier Großangriffen bis zum 3. Dezember beteiligten sich 2212 Bomber. Sie warfen insgesamt 8646 Tonnen Bomben auf die Reichshauptstadt. In Berlin gab es nach diesen Großangriffen 250.000 Obdachlose und 2700 Tote. Es folgte bis Kriegsende noch weitere 11 Großangriffe. Dazu gehörte auch ein geplanter 10.000 Bomberangriff am Heiligen Abend, den allerdings ein englischer Bischof verhinderte. Bischof George Bell von Chichester hatte in Schweden genaueres von den englischen Angriffen auf Deutschland erfahren und war von deutschen Flüchtlingen, die vor den Nationalsozialisten ins Ausland geflohen waren, und denen man am wenigsten Sympathien für das Regime nachsagen konnte. Diese hatten ihm erklärt, dass nicht die deutschen Industriezentren, wie im britischen Unterhaus und in den Medien mit Nachdruck betont wurde, sondern dass die deutschen Städte und die Zivilbevölkerung Ziel der britischen Nachtangriffe seien. Der Bischof verhinderte, dass die 1000-Bomber-Flotte gegen Berlin sich auf den Weg machte. Bis dahin hatte der Bischof bereits mehrfach versucht, den Bombenangriffen ein Ende zu setzen, doch seine Briefe wurden zensiert, seine Protestversammlungen verboten, bis er schließlich auf sein Recht bestand, vor dem Oberhaus zu sprechen. Dies stand ihm als dessen Mitglied zu. Am 9. Februar 1944 ist es endlich soweit. An diesem Tag verlangte der anglikanische Bischof im britischen Oberhaus eine öffentliche Antwort von der Regierung Churchill auf seine Anklage wegen der uneingeschränkten Luftkriegsführung durch die Royal Air Force. In seiner Anklagerede erklärte der 61-jährige Bischof: Ich möchte die Regierungspolitik in Frage stellen, die den Bombenkrieg gegen feindliche Städte fordert, besonders hinsichtlich der Zivilisten und der nicht-militärischen Ziele. Hitler ist ein Barbar, aber es gibt auf alliierter Seite keinen anständigen Menschen, der vorschlagen würde, dass wir uns deshalb sein barbarisches Vorgehen zum Vorbild nehmen würden. Das, meine Lords, ist keine vertretbare Form der Kriegführung. Soweit die Times vom 10. und 11. Februar 1944. Der Bischof fuhr dann fort: Macht sich unsere Regierung überhaupt eine Vorstellung davon, was alles durch das Flächenbombardement vernichtet wurde? Dann schildert er die unvorstellbare Verwüstung Hamburgs im Sommer 1943. Praktisch alle Gebäude wurden bis auf die Grundmauern zerstört, die Kulturstätten, die lebenswichtigen Betriebe, die Wohnviertel und die Kirchen. Der Bischof zitiert dann aus der neutralen schwedischen Zeitung Svenska Dagblad: Auf ihre gigantischen Luftangriffe haben die Engländer genau das erreicht, was Hitler durch seine Erlasse und Verordnungen bislang nicht erreichen konnte. Sie haben die Mehrheit des deutschen Volkes in Wut versetzt. Nach Eröffnung der Debatte verkündete Viscount Chrysalem of Derwent: Ich bin bis auf die Knochen ein Anhänger des Bombenkrieges. Als der tosende Beifall verklungen war, fuhr er fort: Ich stimme der Bombardierung Deutschlands zu, wie die Regierung sie betreibt, und hoffe, dass noch mehr in dieser Richtung geschieht. Dann erhielt der Regierungssprecher Lord Cranbourne das Wort. Obwohl ich die hochherzigen Motive, allein diese heuchlerischen Worte des Herrn Prälaten tief respektiere, kann ich ihm keine Hoffnung machen, dass unsere Bombenangriffe eingestellt werden. Ich kann Ihnen im Gegenteil versichern, dass wir unsere Angriffe mit verstärkten Kräften und mit zermalmender Wirkung fortsetzen werden, bis der Sieg errungen ist. Wieder tosender Beifall. Woher kommt dieses Vergessen, fragt Bischof Bell, die unsere Sache beseelen? Wir Alliierten verteidigen etwas, das größer ist als Macht. Unser Banner trägt die Inschrift Gerechtigkeit. Für uns, die Befreier Europas, muss die Gerechtigkeit immer wichtiger sein als die Gewalt, so Bischof Bell. In seinem Kampf für die Menschlichkeit steht Bell allein da. Niemand, nicht einmal der Bischof von Canterbury, unterstützte ihn durch seine Anwesenheit. Bell war ein Rufer in der Wüste. Zumindest aber ist dieser Protest für uns die Nachlebenden aktenkundig geworden. Im Laufe des Jahres 1944 begann der Amerikaner zu einer planmäßigen strategischen Luftkriegsführung gegen die wichtigsten Punkte des deutschen Kriegspotenzials überzugehen. Im Gegensatz zur bisherigen militärischen Erfolglosigkeit der Bombardierungen in Deutschland stellten sich nun bald fühlbare Ergebnisse ein. Trotzdem sollte es nicht zu einer völligen Umstellung der alliierten Luftkriegsführung kommen, denn das militärisch ziemlich sinnlose Gebietsbomben deutscher und gegenüber 1943 im verstärkten Maße auch italienischer und französischer Städte und Ortschaften wurde weiter fortgesetzt. Die Angloamerikaner bildeten zunächst ihre Arbeitsteilung noch bei, nach der die Royal Air Force hauptsächlich Flächenziele in der Nacht und die 8. USAF Einzelziele bei Tag anzugreifen hatte. Eine Änderung trat erst im September 1944 ein, als die Royal Air Force auch zu Tagesangriffen überging und ein Teil der US-Flugwaffe mit Nachtangriffen begann. Zu Beginn des Jahres 1945 hatte General Spatz, der Oberbefehlshaber der strategischen Luftstreitkräfte, in seiner neuesten Direktive vom 12. Januar 1945 formuliert. Ich zitiere: Der wichtigste Auftrag der strategischen Luftstreitkräfte bleibt es, die militärische, industrielle und wirtschaftliche Struktur in Deutschland progressiv zu zerstören. Dennoch griffen die amerikanischen Verbände bei Flügen über Deutschland Städte und Dörfer an, schossen amerikanische Jäger später selbst auf einzelne Radfahrer, pflügende Bauern oder heimkehrende Schulkinder. Am 19. Februar 1945 hatte Arnold, der Oberbefehlshaber der US-Heeresluftstreitkräfte, von General Spatz noch einen Bericht erhalten, in dem dieser erklärte, ich zitiere: Die US-Luftstreitkräfte machen einen deutlichen Unterschied zwischen Terrorangriff, also gegen Zivilbevölkerung, und Radarangriffen gegen Transportziele in Stadtgebieten. Die US-Luftstreitkräfte sind nicht von der historischen Politik der USA in Europa abgewichen. Am 19. Februar 1945. Diese zweifellos verlogenen Sätze schrieb der General 4 Tage nach dem Terrorangriff auf Dresden, mit dem ich mich noch kurz auseinandersetzen will. Während der Konferenz von Yalta, die vom 4. bis 11. Februar dauerte, beschlossen die großen drei, Churchill, Roosevelt und Stalin, den Bombenangriff auf Dresden. Am Abend des 13. Februar heulten die Luftschutzregeln die einen Luftangriff ankündigten. Zu dieser Zeit waren angesichts der bisherigen Ruhe viele Flakstellungen abgezogen worden. Andererseits war Dresden übervoll von Ostflüchtlingen, Verwundeten, Urlaubern, vor allem aus dem Ruhrgebiet, genesenden und unangemeldeten Einwohnern. Gegen 22 Uhr begann der erste Angriff durch die Royal Air Force. Zunächst wurden in der ersten Welle Springbomben abgeworfen, in einer zweiten Welle 1 Million Startbrandbomben und 4.500 Flammenstrahlbomben. Erst wurden also die Dächer und Fenster der Innenstädte zertrümmert, dann entfachten die Brandbomben einen Feuersturm, dem eine Unzahl von Menschen und Gebäuden zum Opfer fiel. Der zweite Angriff wurde mit 529 Viermotorbombern geflogen. Aus dem Hauptbahnhof wurden nach diesem zweiten Angriff tausende Tote geborgen. Dresden brannte von einem Ende bis zum anderen. Die Dresdner Frauenkirche, das neue Rathaus, der gesamte Zwinger und viele andere unersetzliche Kulturstädte gingen in Flammen auf. Am nächsten Morgen griff die 8. US Air Force unter General Spatz, Bisakur doch am 19. Februar, Sie erinnern sich an das Zitat, ihr Ziel war der große Garten und vor allem die Elbwiesen. Wer noch lebte, wer noch nicht verbrannt, verkohlt und, oder begraben unter dem Schutt war, suchte Rettung auf diesen freien Flechten, auch in der Nähe des Wassers. Die US-Luftflotte griff mit 450 und 311 B-17 Fortress bzw. Liberators an und sie warfen 1500 Sprengbomben und etwa 50.000 Stabbrandbomben. Was sich noch bewegte, wurde von 200 P-51 Mustang-Jagdflugzeugen liquidiert. Selbst Tiere aus dem Dresdner Zoo, die sich frei bewegte, wie etwa Giraffen und auch Eisbären, wurden Opfer dieser gnadenlosen Jagd, wie mir ein Autor diese Tage erzählte. Das Ergebnis war und ist erschütternd. Es gab bis vor wenigen Jahren zwei offizielle Bekanntmachungen. Zum einen der Tagesbefehl Nummer 47 vom 22. März 1945 aus der Feder des Befehlshabers des Dresdner Ordnungspolizei. Darin wird von 202.040 geborgenen Toten gesprochen. Dieser Tagesbefehl wurde sowohl von dem britischen Historiker als auch von dem gewissen unverdächtigen deutschen Dramatiker Rolf Hochhuth als echt bezeichnet. Die zweite amtliche Bekanntgabe erfolgte nach dem Krieg durch den Rat der Stadt Dresden. Sie zählt folgende Verluste auf. Identifizierte Tote 35.000, total zerstörte Stadtgebiet 14 Quadratkilometer, Trümmerschutt 22 Millionen Kubikmeter, total zerstörte Wohnungen 75.000, total zerstörte Kulturstätten, Krankenhäuser und Schulen 143. Ergänzend ist ein Bericht des ehemaligen Chefs des Stabes einer Einheit der Wehrmacht und nachmalige Oberstleutnant der Bundeswehr, Mattes, heranzuziehen. Ich zitiere: Ich erlebte alle Bomberangriffe in Dresden bzw. glücklicherweise am Rande des Zerstörungsgebietes. Schon am 14. Februar 1944 prägte, richtig muss es natürlich 1945 heißen, aber er schrieb 1944, musste ich einen Sonderstab zusammenstellen, der gemeinsam mit der Stadtverwaltung vorrangig die Bergung von Toten zu bewerkstelligen hatte. Es waren 35 voll identifizierte Opfer mit Namensangabe. 50.000 Opfer waren teils identifiziert durch Eheringe mit eingravierten Initialen oder andere Erkennungszeichen, auch verbrannt und gesondert beigesetzt. 168.000 Tote, an denen es nichts mehr zu identifizieren gab. Vor einigen Jahren wurde im Auftrag der Bundesregierung Deutschland eine Kommission zusammengestellt, deren Aufgabe es sein sollte, die tatsächliche Opferzahl festzustellen. Diese Kommission, die sich vorrangig aus Personen zusammensetzte, die mit den damaligen Ereignissen nichts zu tun hatte und im Dienste ihrer Auftraggeber stand und auch gewisse Zielvorgaben erhalten hatte, kam dann zu dem Ergebnis, dass insgesamt etwa 20.000 Opfer insgesamt zu beklagen seien. Das, meine Damen und Herren, kann den Tatsachen kaum entsprechen. Es ist eine der politischen Korrektness und der Regierung gegenüber geschuldete Zahl. Allein 75.000 zerstörte Wohnungen, überlegen Sie mal, in denen mindestens, ganz schwach gesagt, mindestens eine Person lebte, sind die Basis für ein völlig anderes Zahlenbild. Es bleibt zu hoffen, dass Sie noch Zeit und Erlebniszeugen finden, die lautstark Protest erheben und der Wahrheit die Ehre geben. Als nämlich im Februar 1945 das ganze Ausmaß dieses Bombardements bekannt wurde, als in aller Welt und vor allem auch in England selber Stimmen laut wurden, die nach dem Schuldigen riefen, versuchte Winston Churchill, sich von dieser Vernichtungsschlacht gegen die deutsche Zivilbevölkerung zu distanzieren und aus der Verantwortung zu drücken. Er schob nun alle Verantwortung von sich, er heuchelte in seinem Dresden-Memorandum an den Staatschef der Royal Air Force, Air Marshal Porter. Mir scheint nun der Augenblick gekommen, in dem man die Frage überprüfen muss, ob deutsche Städte nur deshalb bombardiert werden sollen, um den Terror zu verstärken, auch wenn für die Angriffe andere Vorwände gegeben werden. Die Vernichtung von Dresden stellt ernsthafte Fragen über die Durchführung des alliierten Bombenkrieges. Ich halte eine stärkere Konzentration der Angriffe auf militärische Objekte wie Öl und Verkehrsmittel gleich hinter den Fronten für notwendiger, statt dass wir Terror und zügellose Zerstörung verbreiten, so eindrucksvoll dies auch immer sein mag. Doch in diesem Feld machte der Staatschef der Royal Air Force nicht mehr mit. Er zwang Churchill, dieses Memorandum zurückzuziehen. Die sinnlosen Bombardements aber gingen auch in den letzten Kriegsmonaten ungehindert weiter. Wenden wir uns abschließend noch einen Terrorangriff auf Pforzheim zu, der am 23. Februar 1945, also 10 Tage nach der Tragödie von Dresden-Pforzheim, mit seinen 79.000 Einwohnern. Das war ein Ausweichziel, was ein Hauptziel nicht oder nur schwer zu bombardieren war. Pforzheim war einerseits eng bebaut und würde deswegen in wenigen Minuten brennen. Die schmalen, verzweigten Gassen im Zentrum, die dicht an dicht stehenden Häusern ohne rechte Brandabschnitte, boten ideale Bedingungen für einen Feuersturm nach dem Vorbild von Hamburg und Dresden. In diesem Feuersturm zerflossen Metalle, die einen Schmelzpunkt von 1700 Grad besitzen. In diesem Feuersturm verbrannten mindestens 20.000 Menschen. Sie wurden Opfer dieses Kriegsverbrechens. Das war knapp ein Drittel der Pforzheimer Bevölkerung. Keine andere deutsche Stadt hatte im Bombenkrieg vergleichbar hohe Menschenverluste zu beklagen. Sowohl die Zahl der Toten als auch das Ausmaß der Zerstörung im Verhältnis zur Größe der Stadt war höher als in Dresden, als in Hamburg oder auch im japanischen Hiroshima. Die Briten warfen 1551 Tonnen Brand- und Sprengbomben. Die erste Bombe fiel um 19.54 Uhr. Schon 17 Minuten später war der Terrorangriff beendet. Die meisten Opfer erstickten in Kellern und Bunkern. Viele wurden in Bombenhagel erschlagen, teils bis zur Unkenntlichkeit im Hitzeorkan der Temperaturen. Die Körper schrumpften auf Schuhgröße. Nach übereinstimmender Auffassung auch ausländischer Wissenschaftler gab es keine Notwendigkeit, die Stadt den Erdboden gleichzumachen. Die amerikanische Historiker Ursula Mössner-Heckner brachte es auf den Punkt. Pforzheim starb grundlos und wurde zerstört, weil es noch nicht zerstört war. Am Ende des Krieges wurden nach amtlichen Unterlagen im Deutschen Reich nach dem Gebietsstand vom 31.12.42 Zahlungen für die Opfer des angloamerikanischen Bombenterrors an Zivilisten ermittelt. Gefallene 570.000, Zivilpersonen, Polizei und Wehrmacht 26.000, Kriegsgefangene und Ausländer 39.000, Gesamt 635. zusammen ja, 635.000. Verwundete Zivilpersonen 885.000. Polizei und Wehrmacht 38.000. Kriegsgefangene und Ausländer 32.000. Macht zusammen 955.000. Darunter an Verwundung gestorbene 76.000. Verwundungen ohne Todesfolge 879.000. In dieser Gesamtübersicht, die auch zu Fragen Anlass gibt, sind aus den Vertreibungsgebieten auf der Flucht befindliche Personen, also aus den Ostgebieten, enthalten. Für Dresden wurden unter Gefallenen lediglich 60.000 Personen einbezogen. Dass auch diese Zahl nicht der Wirklichkeit entspricht, steht außer Zweifel. Eine andere amtliche, allerdings spätere Zahl hat die Luftkriegstoten bereits auf 410.000 Opfer heruntergerechnet. Bleibt am Schluss meiner Ausführung noch die Frage, wer begann den Luftkrieg? Dem Vortragenden liegt ein nicht bekanntes Dokument zur Frage, wer den Luftkrieg begonnen hat, vor. Der damalige stellvertretende Pressechef der Reichsregierung, Helmut Sundermann, sprach im Dezember 1943 vor der Auslandspresse in Berlin über die Schuldigen des Luftkrieges. Seine umfangreichen Ausführungen, die mir im Wortlaut vorliegen, beendete mit einer bemerkenswerten Zusammenfassung. Ich darf jetzt zitieren. Lassen Sie mich die Darlegung, die ich Ihnen machte, um Ihnen zur rechten Zeit ein völlig klares Bild der Schuldfrage im Bombenkrieg zu geben, mit einer konkreten Formulierung der Anklagepunkte schließen, die auch im Urteil der Geschichte über die Churchill-Epoche des niederbrechenden Englands verzeichnet werden. Erstens, die britische Regierung hat bereits vor Kriegsausbruch mitten im Frieden Bombenangriffen gegen Inder-Araber und gegen Kolonialvölker durchgeführt und sich öffentlich zu diesen Handlungen bekannt. Zweitens, die britische Regierung hat eine internationale Abmachung über die Ächtung des Luftkrieges gegen die Zivilbevölkerung verhindert. Drittens, die britische Regierung hat bereits vor Kriegsausbruch das Terrorluftbombardement gegen Deutschland und seine Verbündeten in ihre strategischen Pläne aufgenommen. Viertens, die britische Regierung hat bereits im Herbst 1939 den Plan eines allgemeinen Luftangriffes auf die Städte des Ruhrgebietes vorbereitet und wurde nur durch den Einspruch des französischen Ministerpräsidenten Daladier gehindert, ihn sofort durchzuführen. Fünftens, die Royal Air Force hat bereits 6 Monate vor dem ersten deutschen Verbreitungsangriff auf England deutsches Gebiet angegriffen. Sechstens, die Royal Air Force hat während des Frankreich-Feldzuges gegen den Einspruch Frankreichs ihre Luftangriffe auf deutsche Städte fortgesetzt, statt ihre Flugzeuge, wie es Frankreich gefordert hat, in militärischen Kampfhandlungen einzusetzen. Siebtens, die britische Kriegsführung hat sich in Theorie und Praxis in diesem wie im Ersten Weltkrieg grundsätzlich zum Kampf gegen die Zivilbevölkerung bekannt. Sie befindet sich seit damals und heute wieder in Anklage für gemeinen Mord an Hunderttausenden nicht kämpfender Männer, Frauen und Kinder. England ist allein schuld an dem Ausbruch und der Entwicklung des Bombenkrieges gegen die Zivilbevölkerung und trägt für alle seine Folgen, auch für die im Jahre 1940 bereits einmal eingetretene und in Zukunft erneut zu erwartende Vergeltung die volle geschichtliche Verantwortung. Danke Ihnen.